dem Strande der Garonne mich im Lenz des Lebens freuend. Als allein ich laufen konnte, Knuff und Puff und Stoß nicht scheuend, Arbeit meinend, Lieben Spaß, Waffenfeind, ein mein Verächter, prügelt jedes Nachbars von und küsset alle Nachbarstöchter. Oh, wie flogen die Tage schön, dort an jenes Flusses Höhe. Oh, wie flohn die Tage schön, wie flohn sie schön, dort an der Garonne Höhn, dort an jenes Flusses Höhn. Fröhlich, allzu fröhlich. Siegsgewinn, hin mit der schwer errungenen Braut. Preist hündet ihr durch die Welt voll und laut, voll und laut. Preist hündet ihr durch die Welt voll und laut. Sieh, der Zauber endet hier. Lebe wohl, mein Dank bleibt ewig dir. Lebe wohl, mein Dank bleibt ewig. Durch Himmels Beichten hat nun vollbracht, was du gesagt hast. auf Wahrheit.